Das ist es ja, dass niemand ihn dort gesehen hat, antwortete Rasumichin ärgerlich. Das ist ja das Fatale. Sogar Koch und Pestjakow haben Nikolai und Dimitri nicht bemerkt, als sie hinaufgingen, obgleich ihre Aussage jetzt nicht viel bedeuten würde. Wir haben gesehen, sagen sie, dass die Wohnungstür offen war, dass man darin wahrscheinlich arbeitete. Aber wir haben im Vorübergehen nicht darauf geachtet und erinnern uns nicht genau, ob in dem Augenblick Anstreicher dort waren oder nicht. Also bleibt doch nur dieser einzige Gegenbeweis übrig, dass sie miteinander gebalgt und gelacht haben. Zugegeben, das ist ein starker Beweis, aber erlaube mal, wie erklärst du dir denn den ganzen Vorgang? Wie willst du den Fund der Ohrringe gerade dort erklären, wenn er sie wirklich so gefunden hätte, wie er angibt? Wie ich es erkläre? Ja, was ist da zu erklären? Die Sache ist doch klar. Wenigstens ist der Weg, den man bei dieser Sache einschlagen muss, klar vorgezeichnet und gerade das Kästchen weist ihn uns. Der wirkliche Mörder hat die Ohrringe verloren. Der Mörder war noch oben, als Koch und Pestjakow klopften. Er befand sich dort in der Wohnung, eingeschlossen. Koch machte die Dummheit und ging nach unten. Da sprang der Mörder heraus und lief ebenfalls nach unten, denn er hatte keinen anderen Ausweg. Auf der Treppe versteckte er sich vor Koch, Pestjakow und dem Hausmeister in der leeren Wohnung im zweiten Stock, und zwar in dem Augenblick, als Dimitri und Nikolai gerade hinausgelaufen waren. Er stand dort hinter der Tür, als der Hausmeister und die anderen beiden nach oben gingen, wartete, bis die Schritte verhallten, und ging dann in aller Seelenruhe hinunter. Eben in dem Moment, als Dimitri und Nikolai auf die Straße gerannt waren, alles fort und niemand im Torweg war. Vielleicht hat man ihn auch gesehen, aber nicht beachtet. Es gehen ja nicht wenige Menschen dort aus und ein. Und das Kästchen ist dem Mörder aus der Tasche gefallen, als er im zweiten Stock hinter der Tür stand. Und er hat es nicht gemerkt, denn er hatte an anderes zu denken. Das Kästchen aber beweist klar, dass er dort gestanden hat. So ist die ganze Sache. Raffiniert? Nein, mein Bester, das ist gar zu schlau kombiniert. Das ist zu unwahrscheinlich. Aber warum denn? Warum? Weil alles viel zu gut zueinander passt und ineinander greift, wie in einem Theaterstück. Ach, rief Rasumichin und wollte fortfahren. Aber in diesem Augenblick öffnete sich die Tür und es trat eine neue, von keinem der Anwesenden gekannte Person herein.